Zum Tag des leuchtenden Sterns gab der Verlag Azavi Media Print in Berlin, Deutschland, das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Jong-un, das Werk der Partei der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ist unbesiegbar, in Broschüre heraus. Eine Veranstaltung zur Herausgabe des Werkes gab es jüngst im Verlag.